Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 918, an Goethe, Weimar, 2. Oktober 1803. Diesen Vormittag gehe ich nach Jena, weil meine Schwiegermutter auch diesen Weg macht. Ich nehme einen großen Eindruck mit und über 8 Tage bei der 2. Vorstellung des Cäsar werde ich Ihnen etwas darüber sagen können. Es ist keine Frage, dass der Julius Cäsar alle Eigenschaften hat, um ein ordentlicher Pfeiler des Theaters zu werden. Interesse der Handlung, Abwechslung und Reichtum, Gewalt der Leidenschaft und sinnliches Leben vis-à-vis des Publikums und der Kunst gegenüber hat er alles, was man wünscht und braucht. Alle Mühe, die man also noch dran wendet, ist ein reiner Gewinn und die wachsende Vollkommenheit bei der Vorstellung dieses Stücks muss zugleich die Fortschritte unseres Theaters zu bezeichnen dienen. Für meinen Tell ist mir das Stück von unschätzbarem Wert. Mein Schifflein wird auch dadurch gehoben. Er hat mich gleich gestern in die tätigste Stimmung gesetzt. Auf den Donnerstag spätestens denke ich, Sie wieder hier zu sehen. Wollen Sie die Güte haben und mir 2 Zeilen an Trapezius mitgeben wegen Ihrer Zimmer im Schloss? Ich entgehe durch diesen Ausweg der Verlegenheit, bei den Freunden zu logieren, wo ich meine Freiheit und meinen Zweck verlieren würde. Was mache ich mit den 2 Bänden Bücherkatalog? Soll ich sie in Ihrem Namen der Bibliothek zurückgeben? Leben Sie recht wohl und mögen Ihnen diese Woche die besten Gedanken erscheinen. SCH. Um 10 Uhr wünschte ich wegzufahren.